Das Märchen vom Schlaf. Hörspiel von Renate Görgen. Sich Regen bringt Segen, sagt ein altes Sprichwort. In dieser Geschichte ist es anders. Und weil das so anders ist, dass jemand im Schlaf Glück und Reichtum findet, gibt es noch kein Sprichwort dafür. Angiolino heißt der Glückliche. Aber er weiß noch nichts von seinem Glück. Eigentlich könnte ich ein Nickerchen machen. Oh, du bist ein braver Hund, Pippo. Pass auf die Schafe auf. Und ich schlafe ein wenig. Gesagt, getan und eingeschlafen. Hey, Wolkenkönig! Ja? Baust du mir eine Treppe? Eine Treppe? Siehst du die Schafe dort unten auf der grünen Wiese? Ja, ich sehe eine Schafherde, einen Hund und einen schlafenden Jungen. Der Schäfer, das ist Angiolino. Er ist bekannt als der größte Schläfer im Ort. Nun, das ist wahrlich eine günstige Gelegenheit. Wofür? Mond, was hast du vor? Letzte Nacht sind einige Sterne erloschen. Und es würde dem nächtlichen Himmel gut zu Gesicht stehen, wenn ein paar neue leuchten würden. Ich denke, die Schafe sind genau das Richtige. Du willst die Schafe zu Sternen machen? Ja. Und deshalb bitte ich dich, aus den Wolken eine Treppe zu bauen. Na gut, ich helfe dir. Danke. Wenn du mir hilfst. Wobei soll ich dir helfen? Du weißt doch, ja? Wie stolz die Sonnenkönigin ist. Ich möchte sie wiedersehen. Doch immer, wenn ich mit meinem Wolkenhofstaat am Himmel erscheine, verschwindet sie. Nur selten kann ich ihr meine Bewunderung aussprechen. Allerdings, wenn ich es darf, dann wird unser Treffen ein schillerndes Spektakel. Ich weiß. Keinem entgeht, welch prächtige Begegnungen ihr beiden habt. Denn dann erscheint am Himmel ein Regenbogen. Du hast doch einen großen Einfluss auf sie. Einfluss? Das ist übertrieben. Wir begegnen uns zwangsläufig am Morgenhimmel und plaudern ein wenig über dies und das. Bitte, richte ihr aus, wenn sie am höchsten steht, werde ich sie erwarten. Ich muss sie wiedersehen. Gut, ich werde es versuchen. Hab Dank. Und jetzt baue ich dir deine Treppe. Während der König aus zarten Wolken Stufe für Stufe baut, spielt der Mondmann mit aufgeplusterten Backen seinen Dudelsack. Was ist das für eine Musik? Oh, Pippo, schnell hinterher, die Schafe! Sie laufen in den Himmel hinein. Wunderbar, es klappt. Schnell, schnell, bau die Treppe wieder ab, sonst ist der Junge auch hier oben. Ich schaffe es nicht mehr. Zu spät. Du spielst den Dudelsack? Ja. Gefällt dir mein Spiel etwa nicht? Das schon. Aber was fällt dir ein, meine Schafe zu klauen? Schafe? Siehst du hier ein Schaf? Nein, aber meinen Hund. Du hast ihn unter deinem goldenen Mantel versteckt. Komm her. Pippo. Hey, was machst du mit ihm? Er leuchtet. Wie eine Lampe. Du kannst beruhigt sein. Alle deine Tiere haben einen festen Platz am Nachthimmel gefunden. Im Sternbild der Lämmer. Von nun an werden sie die Menschen als Sterne erfreuen. Erfreuen? Mich erfreut das nicht und meinen Vater noch weniger. Was soll ich ihm sagen? Er wird mir das nicht glauben. Sag einfach, es war ein Traum. Oder noch besser, du kommst auch unter meinen goldenen Mantel. Unter deinen Mantel? Angiolino! Nein! Angiolino! Nein! Ich will kein Stern sein! Angiolino, wach auf! Wie kannst du nur schlafen? Du sollst doch die Schafe hüten. Oh je, die Schafe! Gott sei Dank. Erleichtert streichelt Angiolino den Hund Pipo und blickt verschlafen auf die friedlich grasenden Schafe. Es war nur ein Traum. Angiolino, dein Vater wartet. Du sollst ihm beim Käsemachen helfen. Käse? Ja, Käse. Parmesan. Käse. Das hat Zeit. Er hat recht, der Angiolino. Je länger der Parmesankäse ruht, desto besser wird er. Angiolino macht das, was der Käse tut. Er ruht. Wäre Angiolino ein Parmesan, er würde zu den Besten gehören, denn seit 17 Jahren schläft er. Wie ist ja klar. Und wo ratzt Angiolino? Er ratzt in Varazze. Das ist ein Ort in Italien. Nur selten ist Angiolino wach und dann nur, um seine Träume zu erzählen. Jetzt reckt und streckt er sich. Steht er etwa auf? Angiolino, stehst du auf? Du hast deinen Traum noch nicht zu Ende geträumt. Hat dir der Mondmann die Schafe zurückgegeben? Nein. Aber wie ging der Traum denn zu Ende? Ich bin geweckt worden. Ich weiß nicht, wie er zu Ende ging. Ich erinnere mich daran, dass ich vom Himmel fiel. Aha, du fällst und fällst und plötzlich... Ja, am Ende lande ich in einem riesigen Weichkäse. Was sagst du? Nichts, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Ja, ja, wie immer. Jetzt komm, Söhnchen. Während seine Mutter vorausgeht und die Schafherde in den Stall treibt, reibt sich Angiolino den Schlaf aus den Augen. Endlich stellt er sich auf seine verschlafenen Füße, trottet über den Feldweg, vorbei an dem Weiher, in dem die Frösche quaken, durchquert das Dorf und bleibt, als er seinen schimpfenden Vater hört, vor dem Elternhaus stehen. Frau? Du kommst alleine? Wo steckt Angiolino? So geht das nicht weiter. Wir schuften und unser Sohn schläft. Wer schläft, der sündigt nicht. So wie andere. Damit meint sie Luigi, den Sohn ihres Nachbarn. Irgendwann wacht unser Angiolino auf und versetzt einen Berg oder etwas Ähnliches. Etwas Ähnliches, dass ich nicht lache. Ein Berg versetzen, das könnte eher Luigi. Stimmt. Luigi ist stark, aber dumm. Der kräftige, einfältige Luigi hat nichts Besseres zu tun, als die beiden zu belauschen. Dumm? Wie gemein. Ich und dumm. Na, warte. Ich werde es euch zeigen. Da kommt unser Sohn. Bevor er einen Berg versetzt, soll er erst mal beweisen, ob er es schafft... Was soll ich schaffen? ...einen Käseleib zum Markt zu bringen. Das schaff ich. Ohne einzuschlafen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wenig später macht Angiolino sich auf den Weg. Der Käse liegt schwer auf seinen Schultern. Und die Hitze setzt ihm zu. Pass auf, Angiolino, da kommt Luigi. Eine Hitze... Stimmt. Du schläfst nicht? Ich hab was zu tun. Bringst den Käse zum Markt? Stimmt. Ist ein schweres Ding, der Käse. Stimmt. Jetzt musst du den auch noch über den Berg tragen. Das schaffst du doch nicht. Kein Problem. Hör zu. Ich trage deinen Käse... Dafür erzählst du mir einen Traum. Nein, ich schaff das alleine. Bist du sicher? Ja. Puh, ist das warm? Du bist erst am Anfang vom Berg und dein Gesicht ist schon so rot wie ein Lampion. Das macht nichts. Also, ich würde den Käse tragen, als wär's eine Erbse. Ihh, guck mal, der Käse schmilzt ja schon. Du trägst ihn wie eine Erbse, wirklich? Ja, klar. Na, das will ich sehen. Aber nur, wenn du mir einen Traum erzählst. Also gut. Ich habe geträumt, dass ich falle. Hä? Und falle und nicht weiß, wie und wo das endet? Ach, kenn ich schon. Du fällst in einen Weichkäse. Die Abmachung gilt trotzdem. Ich habe dir einen Traum erzählt. Nein! Das gilt nicht. Du kannst mich doch nicht für dumm verkaufen. Erzähl mir einen richtigen Traum. Keine Lust. Siehst du den Tümpel? Ich bin nicht blind. Entweder du erzählst mir jetzt sofort einen richtigen Traum oder ich schmeiße deinen Käse in den Tümpel. Das machst du nicht. Und ob. Die Frösche werden sich freuen. Hör auf. Ich zähl bis drei. Eins. Oh. Zwei. Oh. Oh, oder doch, ich erzähle dir einen Traum. So erfährt Luigi, wie der Mondmann die Schafe zu Sternen machte und der Wolkenkönig ihm dabei half. Jemanden verschwinden zu lassen, indem man ihn zum Stern macht. Tolle Sache. Unseren Lehrer Acimboldo, den wünsche ich mir weit weg. Den würde ich lieber als Stern am Himmel sehen. Der ist doch schon da oben. Hast du ihn gesehen? Ja. Sicher? Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Das ist aber ein schöner Platz für ein Nickerchen. Bist du nicht müde, Angiolino? Geht nicht. Zuerst muss ich den Käse abliefern. Ach komm, ein Viertelstündchen. Nein, wir gehen erst zum Markt. Danach können wir schlafen. Ach, wer trägt den Käse? Du oder ich? Ich bin erschöpft. Entweder wir machen jetzt eine Pause oder du musst den Käse alleine tragen. Na gut. Etwas Ausruhen schadet uns und dem Käse bestimmt nicht. Aber... Nur ein kleines Nickerchen. Gesagt, getan und eingeschlafen. Nickerchen ist das falsche Wort. Angiolino schläft tief und fest. Das gibt es doch nicht. Da schläft dieser Bursche in der prallen Sonne. Hey, wach auf! Dein Kopf ist schon so rot wie eine Kirsche. Willst du verbrennen? Bist du die Sonnenkönigin? Du hast zu lange in der Sonne gelegen. Wahrscheinlich ist nicht nur dein Kopf so rot wie eine Kirsche, auch dein Verstand ist nur noch so groß wie ein Kirschkern. Wer bist du? Ich bin Lisa und komme aus Pisa. Aus Pisa? Glaubst du eigentlich immer alles, was man dir sagt? Ich komme aus Parma. Komm, setz meinen Hut auf. Luigi. Wo ist Luigi? Hier war keiner außer dir. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Oh, der Saubeutel hat mir den Käse geklaut. Käse? Ja. Mir ist so ein kräftiger Miesepeter begegnet. Der trug einen großen Käse. Wo ist er dir begegnet? Am Weiher, wo die Frösche quaken. Ohne Käse traue ich mich nicht nach Hause. Wieso? Mein Vater wird wütend sein, dass ich wieder einmal eingeschlafen bin. Aber ich kann nicht anders. Ich muss schlafen. Das tut doch keinem weh, wenn ich schlafe, oder? Nein, wer schläft, der sündigt nicht. Mann, oh Mann. Was wird das plötzlich finster? Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Und von einer Sekunde zur anderen regnet es. Die beiden suchen Schutz unter einem Baum. Schau mal, wie schön. Ein Regenbogen. Die Sonnenkönigin trifft sich mit dem Wolkenkönig. Woher weißt du das? Das habe ich geträumt. Erzähl. Dann gehst du mit mir nach Hause? Na klar, hätte ich sowieso gemacht. Ich kenne das gut. Wenn meine Eltern mir was auftragen, kommt auch immer was dazwischen. So wie jetzt. Schau. Eigentlich soll ich diesen Brief zu meiner Tante Lea bringen. Aber das hat Zeit. Ich helfe dir. So schlimm wird es schon nicht werden. Angiolino, sie gefällt dir. Ja, sie gefällt mir gut. Sie macht mir Mut. Zum zweiten Mal erzählt Angiolino nun seinen Traum. Lisa hört begeistert zu. Sie will alles ganz genau wissen. Welches Lied der Mondmann auf dem Dudelsack gespielt hat und wie der Wolkenkönig aussah. Traurig findet sie, dass Angiolino den Traum nicht zu Ende träumen konnte. Oh je, wir sind da. Na komm, keine Angst. Du musst einfach erzählen, wie es war. Angiolino, mein Junge. Was hast du für einen roten Kopf? Das ist die Scham. Das war die Sonne. Wer ist das Mädchen? Das ist Lisa. Angiolino, hast du den Käse abgeliefert? Ich träumte von der Sonnenkönigin. Und plötzlich, als ich wach wurde, stand Lisa vor mir. Angiolino, wo ist der Käse? Sein Kopf war so rot wie eine Kirsche. Was soll das? Antworte, wo ist der Käse? Angiolino, sag, was passiert ist. Als ich schlief, hat Luigi mir den Käse gestohlen. Gestohlen? Warst du dabei? Nein, nur die Sonne war Zeuge. Es tut mir so leid. Wenn du weißt, dass Luigi der Dieb ist, dann geh hinüber und hol den Käse. Aber das kannst du doch nicht verlangen. Unser zarter Angiolino zu dem brutalen Luigi. Ich wiederhole, du gehst jetzt zu Luigi und holst unseren Käse. War Angiolinos Kopf eben noch feuerrot, so wird er jetzt vor Schreck weiß wie eine Schneeflocke. Einfach zurückholen? Ja! Aber wie? Mir egal. Spätestens zum Frühstück liegt unser Käse wieder auf unserem Tisch. Luigi wird mich grün und blau schlagen. Was soll ich bloß machen? Sei doch nicht so kleinmütig. Mach Platz in deinem Kopf für eine Idee, wie du Luigi überlisten kannst und hör auf zu jammern. Genau, Angiolino. Sie hat recht. Beeil dich. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir, Lisa? Darauf habe ich doch nur gewartet. Klar helfe ich dir. Verkleidet klettern die beiden über die Mauer und schleichen über den dunklen Hof. Angiolino! Schlag den Mantelkragen hoch und zieh den Hut tief in dein Gesicht, dann kann er dich nicht erkennen. Vor Luigis Fenster beginnen sie mit ihrem Spiel. Hey, Wolkenkönig, baust du mir eine Treppe? Eine Treppe? Wofür, Mond? Was hast du vor? Siehst du den kräftigen Kerl, der dort am Tisch hockt? Ich sehe ihn. Das ist Luigi. Der ist so stark, dass seinen Käseleib wie eine Erbse trägt. Ja, stimmt. Wieso weißt du das? Nun, das ist wahrlich eine günstige Gelegenheit. Eine günstige Gelegenheit? Wofür? Was wollt ihr von mir? Letzte Nacht sind einige Sterne erloschen und es würde dem nächtlichen Himmel gut zu Gesicht stehen, wenn ein paar neue leuchten würden. Ich denke, dieser Luigi ist genau der Richtige. Du willst ihn zu einem Stern machen? Ja, gleich leuchtet der Kerl als Stern am Himmel. Nein, warum gerade ich? Mach meinen Vater zum Stern oder jemand anderen, aber nicht mich. Die Treppe ist fertig. Luigi, komm unter meinen Mantel. Ich flehe dich an, hab Erbarmen. Nein, ihr kriegt mich nicht. Lauf ruhig davon. Ich verfolge dich so lange, bis du als Stern am Himmel stehst. Nein! Lisa, schnell, er ist weg, nimm den Käse. Jammernd rennt Luigi über den Feldweg. Und fast stürzt er in den Tümpel, in dem die Frösche quaken. Ist das nicht der Käse, die Urlaube? Während Luigi sich ängstlich in einem Gebüsch versteckt, legt Angiolino stolz den Käse auf den Tisch. Junge, wie hast du das geschafft? Er hat einen Traum wahrgemacht. Aber ohne Lisa hätte das nicht geklappt. Leg dich hin, Söhnchen, du bist sicher erschöpft. Gesagt, getan und eingeschlafen. Er hört nicht einmal mehr, wie Lisa geht. Angiolino ist auf dem besten Weg, einen Berg zu versetzen. Na, das vielleicht noch nicht, aber er wirkt wacher als sonst. Da hatte sich seine Mutter aber getäuscht. Denn Angiolino hatte nach diesem aufregenden Erlebnis nur noch einen Wunsch: zu schlafen. So schlief und schlief er. Hm. Selbst an seinem 18. Geburtstag schläft er. Er wacht auch nicht auf, als sein Vater ihm sein Geschenk vor das Bett stellt. Es ist wie immer. Wir schuften und er schläft. Sei nicht ungerecht. Schließlich hat er dem brutalen Luigi den Käse ohne einen Fausthieb abgenommen. Das ist doch fast ein Jahr her. Was willst du tun? Eine Frau. Hm? Wir verheiraten ihn. Ah, alt genug ist er. Aber wer will ihn heiraten? Noch ahnungslos räkelt Angiolino sich auf seinem Bett. Bis zu dem Moment, wo... Träum ich? Luigi, was machst du? Das siehst du doch, ich schiebe dein Bett raus. Hey, lass das! Hilfe! Mama! Du rufst umsonst! Mama! Sie sind alle fort! Keiner hört dich! Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Luigi schiebt Angiolinos Bett durch den Ort, vorbei an dem kleinen Teich, wo die Frösche quaken, über den Feldweg zur Wiese, während Angiolino ihm barfüßig folgt. Du hast mich lächerlich gemacht, zum Gespött aller. Das wirst du mir büßen. Du bist ein Dieb! Pass mal auf, Schlafmütze! Hier! Deine Matratze, die ist aus Stroh und die wird gut brennen. Wenn du das machst, schlage ich dir ein Loch in den Schädel und klau dir dein Stroh aus dem Kopf. Du bist verrückt. Nun brenne ich dir dein Liebstes unterm Hintern weg. Hilfe, mein Bett brennt. Ruhig bleiben, Angiolino, du träumst. Während Angiolino den traurig heißen Traum von seinem brennenden Bett träumt, greift sein Vater zum letzten Mittel, um ihn wach zu kriegen. Es brennt. Mein Bett brennt. Unsinn. Du liegst doch in deinem Bett. Der verdutzte Angiolino wird von seiner Mutter in einen schwarzen Anzug gesteckt. Es brennt doch. Keiner kann ihn halten. So schnell rennt Angiolino durch den Ort, vorbei an dem Weiher, in dem die Frösche quaken. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Wir müssen ihn einholen. Das Schlafen hat ihn um den Verstand gebracht. Angiolino übergeschnappt? Nein, er hat recht. Es brennt wirklich. Alle Dorfbewohner helfen, das brennende Getreidefeld zu löschen. Nur einer fehlt. Luigi. Hilfe! So helft mir doch! Luigi, was machst du auf dem Baum? Ich musste vor dem Feuer flüchten und nun komme ich hier nicht mehr herunter. Du hast das Feuer gelegt, gib es zu. Ich werde dem Mond berichten, dass hier in der Linde ein merkwürdiger Vogel hockt. Eine diebische Elster! Ein Feuervogel! Oh nein! Bleib hier! Du kannst mich doch nicht alleine lassen! Na gut, ich helfe dir. Hey, was soll das? Du willst doch herunter! Also säge ich den Ast ab. Nein! Schon nach kurzer Zeit bricht der Ast. Wie ein fauler Apfel fällt Luigi vom Baum, rollt den Abhang hinab und plumpst in den Weiher. Himmel, Storch und Zwirn! Angiolino, komm! Es ist höchste Zeit. Wir müssen in die Kirche. In die Kirche? Es findet eine Hochzeit statt. Eine Hochzeit? Das ist schön. Aber lass uns erst einmal nach Hause gehen. Dort werde ich mein Bett besuchen. Angiolino! Nur kurz, das verspreche ich. Gesagt, getan und eingeschlafen. Kirchenglocken rufen. Und Und Angiolino schläft tief und fest. Nimm du die Füße, wir tragen ihn Huckepack. Sie tragen den schlafenden Angiolino zur Kirche. Über den Feldweg, vorbei an dem Weiher, in dem die Frösche quaken. Ist das nicht der Held vom Getreidefeld? Währenddessen träumt Angiolino wieder einmal den bekannten Traum, wo er am Ende, na ihr wisst schon, in den Weichkäse fällt. Das ist nicht der Weichkäse und auch nicht sein vertrautes Bett. Nein, das ist der kalte, harte Marmorboden der Dorfkirche. Noch schlimmer, er fällt auf den Kopf, nicht ohne Zuschauer. Das ist aber wirklich ein schlechter Traum. Steh auf, die gucken schon. Lisa, du siehst hübsch aus in deinem weißen Kleid. Was passiert hier? Psst, Angiolino, nicht zu laut. Angiolino, dreh dich um. Dann weißt du, was los ist. Meine Eltern, die sitzen so feierlich in der ersten Reihe. Wer sind die anderen? Das ist meine Verwandtschaft. Und die vielen Mädchen? Ach, die, das sind meine 6 Schwestern. Du hast es gut. Ich bin ganz alleine, das einzige Kind meiner Eltern. Du sei doch still. Jetzt kommt der Moment. Welcher Moment? Psst. Der Priester murmelt etwas vor sich hin. Ich verstehe ihn nicht. Was geschieht hier? Ich stehe am Altar. Du bist die Braut, Lisa. Ja. Ich bin der Bräutigam. Ja? Angiolino, nun sind wir Mann und Frau. Deutlich hast du mit Ja geantwortet. Nach dieser Traumhochzeit feiern sie 3 Tage lang. Angiolino kommt keine Sekunde zur Ruhe. Zuerst tanzt er mit Lisa, dann mit ihren 6 Schwestern, Annabella, Francesca, Sophia, Maria, Gina und der jüngsten Giulietta. Zwischendrin tanzt er noch mit seiner Mama, mit Lisas Mutter und am Ende mit der tanzwütigen Tante Lea. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass Angiolino nach diesem Fest eine Weile ruhen muss. Nach 3 Tagen wird seine Frau Lisa endlich wach. Ach, welch ein schöner Tag. Lass uns aufstehen. Aufstehen? Und bleib hier. Du wirst sehen, dass man auch einen schönen Tag im Bett verbringen kann. Gut. Ich kann es ja mal ausprobieren. Gesagt, getan und eingeschlafen. Ja, ist es nicht fürchterlich? Seit einer Woche schlafen Sie. Da haben wir gedacht, durch eine Frau würde er wach bleiben. Der einzige Unterschied ist, früher schlief er allein und jetzt schlafen Sie zu zweit. Es war alles so überraschend und anstrengend für ihn. Lass ihm etwas Zeit. Nein, er hatte 18 Jahre Zeit. Jetzt ist Schluss. Hör zu, Frau. Der Entschluss des Vaters steht fest. Der Sohn muss aus dem Haus. Er bekommt sein Erbe und ein kleines Haus am Fluss. Angiolino und Lisa legen ihr Hab und Gut auf das Bett und machen sich auf den Weg. Sie tragen das Bett durch den Ort, vorbei am kleinen Teich, in dem die Frösche quaken. Ist das nicht der Held vom Getreidefeld? Sie gehen über den Feldweg zum kleinen Fluss, an dem ihr neues Zuhause, die Hütte, steht. Dort schlafen sie ungestört. Doch schon nach kurzer Zeit kommt der Moment, wo es nicht mehr geht. Es regnet. Komm ins Bett. Kein Wetter, um die Füße zu bewegen. Gesagt, getan und eingeschlafen. Aber es klappt nicht. Ich kann nicht schlafen. Hörst du das? Meinst du die Regentropfen, die durch das kaputte Dach in die Schüssel fallen? Nein. Dann ist es der Wind, der durch die alten Fenster pfeift. Nein. Hör doch genau hin. Sind es die Holzwürmer? Nein. Leg mal deinen Kopf auf meinen Bauch. Ja. Jetzt weiß ich, welches Geräusch du meinst. Das bist du. Genau, das ist mein leerer Magen. Mach etwas zu essen. Außer einem Stück Käse ist nichts mehr da. Und dann geh zum Markt und kaufe etwas. Unser Geldbeutel ist so leer wie dein Magen. Über dem Grübeln, was nun zu tun wäre, schlafen die beiden ein. Ich glaube, ich träume. Angiolino, was machst du? Das siehst du doch. Ich werfe die Angel aus. Spinnst du, als Köder unser letztes Stück Käse zu nehmen? Hör auf damit und komm rein. Es gibt ein Gewitter. Wie im Traum. Ich angle und es gibt ein Gewitter. Innerhalb von Sekunden ziehen finstere Wolken auf. Bald, Angiolino, kannst du dein Glück mit der Hand greifen. Die Fische springen aus dem Wasser. Was für ein prächtiges Exemplar. Sieht aus wie ein Vogel. Ein unglaubliches Tier, halb Fisch, halb Vogel, steigt aus den Fluten. Ein Blitz färbt die Flossen des Fisches silberblau. Und der plötzliche Sonnenstrahl vergoldet die Flügel des merkwürdigen Tieres. Da erscheint am Himmel ein Regenbogen. Angiolino bleibt gelassen, denn er kennt das alles. Er hat davon geträumt und nun wird es wahr. das ist das Ende der Welt. Der Regenbogen fällt vom Himmel. Ach was, nur ein kleines Stück gibt er ab. Es rieseln Farben vom Himmel zur Erde und verwandeln die Schuppen des Fisches in rote, grüne, gelbe und blaue Edelsteine. Angiolino, fang den Fisch. Einfacher gesagt als getan. Vorsicht, du fällst ins Wasser. Angiolino kämpft mit dem Fisch und fängt ihn. Angiolino, schau dir den Fisch an. Geh und verkaufe ihn. Von dem Geld können wir ohne Sorgen leben und schlafen. Nein. Ich werde ihn nicht verkaufen. Hm? Das Tier ist ein Geschenk für den Fürsten. Was? Hast du jetzt nur noch Wasser im Kopf? Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, um dem Fürsten diesen Fisch zu schenken? Im Traum habe ich den Fisch an den Fürsten verschenkt und wurde dafür reich belohnt. Und genau das werde ich jetzt tun. Angiolino! Gesagt, getan und eingeschlafen? Nein! Nichts kann mich jetzt davon abhalten. Ich gehe sofort. So eilt er über den Feldweg, vorbei an dem Weiher, in dem die Frösche quaken. Wow. Ei, ist das nicht der Held vom Getreidefeld? Wow. Was trägt er denn für einen unglaublichen Fisch auf den Schultern? Auf der Dorfstraße begegnet er seinen Eltern. Söhnchen, was trägst du da? Das ist ein Geschenk für den Fürsten. Ja, bist du denn verrückt? Lebst von der Hand in den Mund und willst dem reichen Kerl den Fisch schenken? Schau dir das Tier doch mal genau an. Seine Schuppen sehen aus wie Edelsteine. Seine Flügel sind aus goldener Seide und seine Flossen aus Silber. Ich weiß, und seine Augen sind Diamanten so groß wie Pflaumen. Ja! Dafür bekommst du eine Menge Geld? Ja! Vielleicht habt ihr ja recht. Ja, überleg dir, was du da tust. Nein, ich bleibe dabei. Der Fisch ist mein Geschenk an den Fürsten. Ja, gibt's denn sowas? Kopfschüttelnd blicken die Eltern hinter Angiolino her, der schnurstracks den Weg zum Fürsten einschlägt. Es ist heiß. Und die schattige Baumallee lädt Angiolino zu einem Nickerchen ein. Ein Nickerchen? Jetzt? Hier unter diesen wunderbaren Platanen? Ich könnte mich hinlegen. Und schlummern. Nur ein wenig. Natürlich so kurz, dass es nicht weiter auffällt. Gesagt, getan und mit schnellen Schritten entgeht Angiolino der Versuchung. Fröhlich nähert er sich dem Palast des Fürsten und übt laut die Anrede. Mein lieber Fürst, mein verehrter Fürst, mein hochverehrter Fürst. Ich, Angiolino aus Varazze, habe mit meinen eigenen Händen diesen Fisch gefangen. Welch eine günstige Gelegenheit, mich für den Fürsten das prächtige Glas zum Geschenk zu machen. Halt an, du Schlafmütze! Luigi, ich dachte, du liegst bei den Fröschen. Bewachst du den Fürsten? Frag nicht so dumm. Das siehst du doch. An mir kommt keiner vorbei. Du schon gar nicht. Was trägst du auf den Schultern? Der Fisch ist ein Geschenk für den Fürsten. Also versperr mir nicht den Weg. Ich lass dich rein und ich lass dich wieder raus. Wenn was? Denk mal nach. Ach so, das meinst du? Also gut. Sollte der Fürst mich belohnen, gebe ich dir die Hälfte ab. Das ist so nicht. Du bekommst die Anerkennung des Fürsten und mir gibst du die Belohnung. Ach. Ja. In Ordnung. Mein hochverehrter Fürst. Was will der Kerl? Entschuldigung, mein Fürst, ich... Hä? Ich, Angiolino aus Varazze, bekannt als der große Schläfer, habe mit meinen eigenen Händen diesen Fisch gefangen. Na und? Ich möchte dem hochverehrten Fürsten das prächtige Exemplar zum Geschenk machen. Du unverschämter Kerl, weißt du denn nicht, dass ich keinen Fisch esse? Ja... Aber ich habe... Werf den Kerl samt seinem stinkenden Fisch raus! Einen Moment, bitte! Na gut, aber flink! Also, das war so. Ich habe geträumt, dass ich diesen Fisch fangen und dem Fürsten zum Geschenk machen soll. Was? Geträumt? Was bist du denn für ein merkwürdiger Vogel? Ich bin Angiolino aus Varazze, bekannt als der größte Schläfer im Ort. Na, dann zeig mal her. Ei, prachtvoll. Das ist ja ein Schmuckstück. Das muss ich haben. Du schenkst mir diesen Fisch? Ja. Sollst nicht mit leeren Händen davongehen. Ich werde deine Großzügigkeit belohnen. Sag, was willst du? 50. 50? Sind 50 zu viel? Dukaten? Nicht 50 Dukaten. Goldtaler? Nein. Sondern? 50 Stockhiebe. Stockhiebe? Bisher dachte ich, du bist ein Sonderling. Aber jetzt weiß ich, dass ein Verrückter vor mir steht. Hey, bleib hier! Wo geht er hin? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr zurück. Wo ist die Belohnung? Wir gehen zum Fürsten. Dann gibt er dir, was eigentlich mir zusteht. Und? Wie viel hast du gekriegt? Wirst schon sehen. Er war sehr großzügig. Warum kommst du mit meinem Torwächter? Er hat mich hineingelassen. Und dafür musste ich ihm versprechen, dass er die ganze Belohnung erhält. Oh, sehr klug von dir, Angiolino. Welch ein Spaß. Wie heißt du? Luigi, hochverehrter Fürst. Also, Luigi, willst du die Belohnung annehmen? Aber klar, hochverehrter Fürst. Es sind 50. Dukaten? Nein. Goldtaler? Willst du alle auf einmal? Ja, ich bin stark genug. Na prima. Auf ein Zeichen des Fürsten betreten zwei maskierte Männer mit Holzstöcken den riesigen Saal. Fünfzig und alle auf einmal. Was habe ich euch getan? Fang an! Kein Jammern, Luigi. Angiolino, der Schläfer, hat dich wieder einmal ausgetrickst. Wo willst du hin? Zu meiner Frau? Hör zu. So jemanden wie dich brauche ich am Hofe. Bring deine Frau mit. Ihr könnt beide in meinem Palast leben. Wir können hier leben? Ja. Und schlafen? Schlafen, so viel ihr wollt. Nur eine Bedingung stelle ich. Du musst mir täglich deine Träume erzählen. Und so geschah es, dass Lisa und Angiolino von diesem Tag an unbeschwert im Palast des Fürsten schlafen konnten. Lisa? Ja? Ein kleines Nickerchen? Gerne, Angiolino. Gesagt, getan und eingeschlafen. Das Märchen vom Schlaf. Hörspiel von Renate Görgen. Mit Horst Bollmann, Wolfgang Kondros, Jürgen Elbers, Nadja Engel, Silvester Groth, Uta Halland, Christian Rode, Jerry Wolf und Max Volkert Martens als Erzähler. Dramaturgie Christina Schumann. Regieassistenz Stefanie Lasai. Schnitt Sabine Winkler. Ton Lutz Pahl. Musikdramaturgie und Regie Rainer Klute. Produktion Deutschlandradio Berlin 1995.